Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst ein gutes und gesundes neues Jahr. Ich möchte heute an Christian Bienert erinnern, den langjährigen Moderator des klingenden Sonntagsrätsels. Bienert starb am 7. Juli des vergangenen Jahres. Geboren wurde er am 21.12.1947 in Berlin. 1987 übernahm Bienert die Moderation der musikalischen Rätselsendung von Hans Rosenthal, der die Sendung seit ihrem Start am 7. März 1965 leitete. Bienert, der das klingende Sonntagsrätsel rund 25 Jahre betreute, sprang am 9. November 1986 ein, als Rosenthal krankheitsbedingt passen musste. Hören Sie Auszüge dieses ersten Auftritts von Bienert vor dem Rätselmikrofon sowie Auszüge seiner letzten Sendung am 30.12.2012. Hinzugefügt habe ich ein Gespräch mit Ralf Beidekellen, der die Sendung heute moderiert. Natürlich geht es um Bienert und um die Rätselshow, die sein Leben prägte und ihn in der großen Gemeinde seiner Fans unvergessen macht. Viel Vergnügen. Das klingende Sonntagsrätsel. Eine musikalische Preisfrage mit Hans Rosenthal. Herzlich willkommen, liebe Musikrätselfreundinnen. Herzlich willkommen, liebe Musikrätselfreunde. Wir vom Sonntagsrätsel wünschen Ihnen allen einen schönen und hoffentlich angenehmen Tag. Wir alle haben uns darauf gefreut, dass Hans Rosenthal heute hier wieder sitzt und Ihnen seine Sendung präsentiert. Doch, Sie haben es sicher gelesen, leider, er musste noch einmal in die Klinik. Ich habe mit Hans gesprochen und er bat mich, ihn hier so lange zu vertreten. Heute also für Sie eine neue Aufgabe. Zunächst die Auflösung von vor 14 Tagen. Wir fragten danach einem Namen. Sag mal, welcher war's denn, Alexandra? Knigge. Ja, stimmt. Hast du schon mal gehört von diesem Mann? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Na, das kommt alles noch. Knigge, Adolf Freiherr von Knigge, der hat ein Buch geschrieben, Umgang mit Menschen, so eine Art Leitfaden für das Benehmen, für den guten Ton. Ich habe es nie gelesen, das merkt man noch heute. Außerdem auch Umgangsformen unterliegen ja einem ständigen Wandel. Denken wir an die Sprache, denken wir an die Mode. Aber er wird oft und gern zitiert, der Herr Knigge. Wie hatte Hans ihn nun musikalisch verpackt? Zu Beginn ein K und da war gefragt nach dem letzten Buchstaben vom ersten oder vom letzten Wort eines englischen Welterfolgs. Rock around the clock. Dann ein N und da erinnerte Hans an eine ganz berühmte amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin. Sie konnte Eisberge zum Schmelzen bringen. So sagte man von ihr. Marilyn Monroe. Die Monroe, eine Stimme, die man kennt. Beim I wurde es schon etwas knifflig. Hans fragte nach dem Altmeister des deutschen Kabaretts. Komponist, oft auch sein eigener Textdichter. Dritter Buchstabe vom Vornamen, Friedrich Holländer. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln. Schwarz bepinseln. Und fahre nach den Fidschi-Inseln. Von den Fidschi-Inseln ging's nach Böhmen. Meine Rosa ist aus Böhmen und da sollten sie nemmen. Und zwar den Buchstaben, den ersten vom Familiennamen des Sängers. Karel Gott. Auch die Rosa, Rosa, Rosa ist aus Böhmen. Das war das erste G. Beim zweiten brachte Hans ihnen gleich mehrere Melodien. Sie sollten herausfinden, um welchen Tanz es sich handelte. Es war der Tango. Ich küsse Ihre Hand, Madame, und träum es wär Ihr Mund. Und zum guten Schluss nur noch das E für Knigge. Und da hatte Hans einen bekannten Mireille Mathieu-Schlager. Es geht mir gut, merci, chérie. Musik. Ja, ja, der gute Ton macht die Musik. Und bei uns machte die Musik den guten Ton. Das heißt, führten sie die Melodien zu Herrn Knigge. Und wer seinen Knigge kennt und das auch auf einer Postkarte an den Rias geschrieben hat, der oder die ist jetzt dabei bei der Verlosung. 5x100 Mark, 1x250 Mark. Nun das neue Spiel. Wir laden Sie ein, mitzumachen. Vielleicht schreiben Sie uns auch. Und mit etwas Glück winkt Ihnen dann sogar einer unserer Preise. Heute sind es 6 Buchstaben, denen Sie auf die Spur kommen sollen. Zusammengesetzt ergeben sie etwas, das es in den verschiedensten Ausführungen gibt. Mal größer, mal kleiner. Mal tierreich, mal pflanzenreich, kann auch Kunststoff sein. Das Ganze ein, na, sagen wir, Gebrauchsgegenstand. Den ersten musikalischen Hinweis heute mit einem Filmschlager von Franz Grote. Diese Melodie ist beliebt und bekannt und hoffentlich auch ihr Titel. Denn danach wollen wir Sie jetzt fragen. Sie merken sich bitte den Anfangsbuchstaben. Aus dem Film Tanz mit dem Kaiser. Doch wer weiß das heute noch? Vielleicht Filmmusikspezialisten. Doch wie das Lied heißt, wissen Sie hoffentlich. Anfangsbuchstabe. Zur Abwechslung nun eine Dame. Berlinerin und man kann sagen eine beliebte deutsche Sängerin. Hören Sie und erkennen Sie die Stimme. Der gesuchte Buchstabe steckt hier im Familiennamen. Es ist dort der dritte. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in sieht man nicht. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, das ist wie ein Rausch und nur der Augenblick zählt. Wie ein brennendes Fieber, wie ein Stück Glückseligkeit, ein Lächeln. ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Theater, das Tor zur Fantasie. Theater, Theater, nur der bleibt dir treu, der dich vor Leidenschaft liebt. Ja, there's no business like show business. Wer sang hier vom Theater? Familienname dieser Berlinerin, dritter Buchstabe. Und wenn der notiert ist, erinnere ich an unseren Rätselbegriff. Heute drehen sich unsere Melodien um etwas aus dem täglichen Leben. Denken Sie mal in Richtung Ruhe, Entspannung, Feierabend. Oder auch in Richtung Theater. 6 Buchstaben insgesamt. In der nächsten Runde sind Sie, meine Damen, meine Herren, die Sie aus Berlin stammen, vielleicht etwas im Vorteil. Wir bringen ein Lied aus unserer Stadt, man könnte vielleicht sagen, einen Altberliner Gassenhauer. Im Text des Liedes geht es um eine Dame, für die etwas gesucht wird. Dies vielleicht als Tipp. Hier bringen wir eine Instrumentalversion, denn es soll ja etwas zum Raten geben. Den Titel dieser Melodie. Sie kommen ein Stückchen weiter mit dem 2. Buchstaben. Klang hier richtig wie beim Platzkonzert. Das Blasorchester Krumme Lanke. 2 Fragen. Eine stellt das Lied, die andere stellen wir. Wie lautet der Titel dieses Alt-Berliner Schlagers? Sie wissen es, hoffentlich. 2. Buchstabe. Nun wieder Gesang und dazu darf ich Ihnen 2 Stimmen ankündigen. 2 Stimmen, die sich immer wieder durch gekonnte Musikalität auszeichnen. Es ist ein Duo. Eine Dame und ein Herr, seit vielen Jahren Stammgäste bei uns hier im Sonntagsrätsel. Sie und ihn kennt man nur unter ihren Vornamen. Der Buchstabe, der jetzt kommen muss für unser Spiel, steckt im Vornamen von ihm, also im Vornamen von dem Herrn. Es ist dort der 2. Komm mal her, hol mal Luft, blas das Ding mal auf, dann wird es dick und breit. Halt! Aber ja, das ist schön und wir stehen darauf, wir wollen hinauf ins All. Halt! Dieser Kerl, wie der schreit, das ist uns egal, wir pfeifen einfach drauf. Blasen wir die Luft rein, immer fester rein, steigen wir mal auf. So, als ob du schwebtest, über alles weg. So, als ob du lebtest, über allen Dreck. Unser Start ist klar, wir steigen beide ein. Dieser Blick auf die Welt, der wird wunderbar. Wir wollen oben sein. Lass den Kerl weiter schreien, das ist einerlei. Wir pfeifen einfach drauf. Lassen wir den Dingen ruhig ihren Lauf. Steigen wir mal auf. So, als ob du schwebst. So, als ob du schwebtest. Und mit diesem Satz könnte man sogar Werbung machen für unser Ratewort heute. Beliebtes deutsches Duo, wir fragen nach ihm, also nach dem Herrn. Zweiter Buchstabe. Und ich glaube, jetzt weiß und so mancher, welchen Platz wir hier heute im Rätsel ansteuern. Wenn ja, dann nehmen Sie unser letztes Lied als Bestätigung. Denn es ist ein Lied, das passt zu unserem Ratewort wie die berühmte Faust aufs Auge. Wir wollen damit erinnern an einen Berliner Sänger, dessen Name auch über die Grenzen unserer Stadt hinaus ein Begriff wurde und es noch ist. Wir fragen nach seinem Vornamen. Unser Spiel wird komplett mit dem dritten oder vierten Buchstaben. Nur die Ruhe, nur die Ruhe kann es tun. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Nur die Ruhe macht immun. Immer langsam, nicht so hastig, alles schön und mit Bedacht. Lass dir Zeit, ach lass dir Zeit, dann kommst du noch einmal so weit. Nur die Ruhe, nur die Ruhe, nur die Ruhe kann es tun. Denk an später, pfleg den Grundsatz, nur die Ruhe macht immun. Glaub daran und mögen andere auf dich schimpfen, lass es tun. Nur die Ruhe kann es tun. Langsam, nicht so hastig, alles schön und mit Bedacht. Lass dir Zeit, ach, lass dir Zeit, dann kommst du noch einmal so weit. Nur die Ruhe, ach Kinder, nur die Ruhe kann es tun. Denk an später, pfleg den Grundsatz, nur die Ruhe macht immun. Glaub daran und mögen andere auf dich schimpfen, na lass sie's tun. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Immer mit der Ruhe, immer nur die Ruhe kann es tun. Ein Stück Gemütlichkeit. Und ob alt oder neu, Hauptsache bequem. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir wünschen noch einen geruhsamen Tag und sagen auf Wiederhören in einer Woche beim neuen klingenden Sonntagsrätsel. Guten Morgen und einen schönen letzten Sonntagsrätsel-Ratesonntag 2012. 6 Melodien, 6 Fragen, wenn Sie heute noch einmal Lust und Laune haben. Ich habe sie ebenfalls. Wie gewohnt, zunächst der Blick zurück. War ja 3. Advent vor 14 Tagen und ich hatte da einen Begriff gewählt. Er stimmte zwar weder für diesen Tag, noch stimmte er eine Woche vor Weihnachten, wie Sie es sonst gewohnt sind von mir, aber er stimmte für mich und unser Sonntagsrätsel. Bye, bye. Ich wollte Ihnen damit auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören. Heute ist also nicht nur der letzte Rätsel-Rate-Sonntag 2012, heute ist auch meine letzte Sendung. Bye-bye, 6 Buchstaben und wie gedanken Sie nun musikalisch zu diesem Abschiedswort? Zu Beginn vor 2 Wochen eine Musik, die ich rein kalendertechnisch ein wenig zu früh brachte. Schließlich, es war noch 8 Tage hin zum Fest. Twinkle, twinkle, little star. Morgen kommt der Weihnachtsmann, Hoffmann von Fallersleben. Und Fallersleben gehört ja längst zu B. Wolfsburg. War ja 3. Advent vor 14 Tagen und es erschien ein zauberhaftes, im wahrsten Sinne dieses Wortes, Kindermädchen. Sie hatte einen guten Rat für alle Lebenslagen. Mitnehmen, den Löffel Zucker nimmst du je Medizin. Ja, je Medizin. Mit einem Teelöffel Zucker nimmst du jede Medizin. Angenehm und sehr bequem. Die Dame schlägt nicht nur der Bahn, nein, allen Reiseveranstaltern regelmäßig ein Schnippchen. Sie reist per Regenschirm. Letzter Buchstabe ihres Vornamens Y, Mary Poppins. Den 3. Buchstaben konnte ich Ihnen 2-mal anbieten. Die Prinzen. Und eine Woche vorm Fest fragten sie sich: da, da, da, da, alles, alles hat sie schon. Da, da, da, da, da, alles, alles und noch mehr. Da, da, da, da, da, alles, alles hat sie schon. Was soll ich da schenken, schenken? Ohne sie, ohne sie zu kränken. Ja, da muss man bei der Dame auch sehr aufpassen. Und die Gruppe, die erkennt man sofort. Sie wussten es, die Prinzen. 2-mal der Buchstabe E. Jetzt kam ein Lied, ein Klagelied einer Frau, von der viele noch nie gehört haben. Die Frau vom Weihnachtsmann. Gestatten Sie? Ich bin die Frau vom Weihnachtsmann. Im Allgemeinen nimmt man an, er wäre Junggeselle. Nein, nein, er trug vor langer Zeit mich einst in meinem Hochzeitskleid hier über diese Schwelle. Doch keiner weiß, dass ich... Aber Sie wussten es, respektive haben Sie nachgeschaut. Brigitte Mira, geboren 1910, in welcher Stadt, fragte ich Sie? Hamburg, ein B. Nun ein Abschiedslied, zum Glück kein trauriges. 2 meiner Lieblinge. Einmal die Sängerin Vera Lynn, zum anderen einer ihrer großen Erfolge von früher. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Könnte ich glatt bis zum Schluss hören, dieses Lied, We'll Meet Again, Vera Lynn. Und diese englische Bezeichnung, im Ursprung ein Spitzname für die Bewohner Neuenglands. Erster Buchstabe Y, Yankee. War schon so eine Art Abschiedssendung vor 14 Tagen bei diesem Lösungswort. Und da durfte ein Lied natürlich keinesfalls fehlen. Ein Gruß von mir an Sie, liebe Sonntagsrätselfreunde. Denn schließlich ohne Sie hätte es diese Serie Sonntagsrätsel nie gegeben. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Darf ich dich nochmal wiedersehen? Alles war ja so wunderbar, weil ich fast ein Jahr nur durch dich grenzenlos glücklich war. Dankeschön. Katharina Valente, ja, und so hatten sie den Begriff Bye-bye vor zwei Wochen. Viele von Ihnen haben mir geschrieben, ich sagte es ja, dieses Sonntagsrätsel gibt es seit dem 7. März 1965. Der Sänger Werner Haas hat es seinerzeit erfunden und über 20 Jahre lang saß hier jede Woche am Mikrofon mein langjähriger Chef und Freund Hans Rosenthal. Hans leitete lange Zeit, ich muss das erklären, die Abteilung Unterhaltung bei RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, einem Sender, aus dem wir, der Nationale Hörfunk, mit entstanden sind. Daher unsere Adresse Hans-Rosenthal-Platz. Viele Jahre habe ich für Hans die Manuskripte für das Sonntagsrätsel geschrieben und saß Woche für Woche als Aufnahmeleiter neben der Kollegin, dem Kollegen der Technik, in einem unserer Studios, wenn Hans sein Sonntagsrätsel produzierte. Als Hans 1987 starb, bat mich unser damaliger RIAS-Intendant Peter Schiwi, dieses Sonntagsrätsel in Hans-Rosenthals Sinne weiterzuführen. Dann hörte RIAS 1993 auf und wir, der bundesweite Hörfunk, wurde gegründet. Diverse Programmreformen kamen, fast alle alten Sendungen verschwanden irgendwann, einzige Ausnahmen, die Freiheitsglocke und unser Sonntagsrätsel. Seit 1987 sitze ich beim Sonntagsrätsel hier am Mikrofon. Das sind mehr als 1300 Wochen, es sind rund 25 Jahre. Und nachdem ich Ihre sehr liebe Post, die Briefe, die Karten, die Mails zu diesem etwas wehmütigen Ratewort Bye-bye gelesen habe, kann ich Ihnen heute nur noch einmal sagen, vielen Dank Ihnen, Sie haben mir viel Freude bereitet. Die Sonntage mit Ihnen und Sie großgeschrieben. Gleich nun auf ein neues. Heute in der letzten Ausgabe dieses Jahres führt sie die Rätselspur zu einem Begriff. Er ist gar nicht so leicht zu umschreiben. Schließlich, ich will ja nicht zu viel verraten. Ich suche heute etwas, einmal kann man es persönlich sehen, zum anderen aber auch ganz allgemein. Sie können es sich also aussuchen. Insgesamt suche ich 7 Buchstaben. Zu Beginn heute Musical, ein bekanntes Musical. Zuerst Bühnenstück, später dann auch Film. Der Film ebenfalls sehr erfolgreich. Die Geschichte dieses Musicals geht übrigens zurück unter anderem auf eine Vorlage von Christopher Isherwood. Spielt in Berlin der 30er Jahre. Meine erste Frage, wer singt hier? Vorname, vorletzter Buchstabe. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't don't dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. By, by, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber bye, mein lieber Herr, farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, you'll get on without me. Wiedersehen, es war sehr gut. Mein, es war sehr gut. Sie wissen, aus welchem Bühnenstück. Oder Sie wissen, aus welchem Film. Wie heißt die weibliche Hauptdarstellerin? Sie wissen es, vermute ich mal, ebenfalls. Vorname, vorletzter Buchstabe. Musik kann Stimmungen ausdrücken, Gefühle vermitteln und gute Laune transportieren. Stimmen finde ich ebenfalls. Vor einigen Jahren mussten wir Abschied nehmen von einem Mann. Sein Repertoire war sehr vielfältig. Er sang Klassik, Volkslied, Oper und neapolitanische Lieder. Und all dies mit einer unerhörten Freude. Der Buchstabe, der nun kommen muss, den finden Sie im Vornamen dieses Mannes. Es ist da der zweite. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il timbro e il fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa. Tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende già la tela, finalmente torna la realtà. E la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza cari pianti senza mai più conoscere cos'è l'amore. Togliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Se al cuore ritorna un attimo di nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Mag ich sehr, dieses Lied. Und ebenfalls diese Aufnahme. Es arrangierte und dirigierte, seinen Namen kennen Sie vermute ich ebenfalls, Henry Mancini. Eine Erinnerung an, wie heißt dieser Italiener? Vorname zweiter Buchstabe. So leicht bleibt es nicht, im Gegenteil. Es kommt nochmal ein Liebling von mir. Diesmal wieder eine Dame. Ich habe mich, glaube ich, nie getraut, nach ihrem Namen zu fragen, denn ich wollte ja möglichst vielen von Ihnen eine Chance geben, auf die richtige Einzellösung zu kommen, ohne großen Aufwand. Und schließlich, nicht alle arbeiten unbedingt mit Suchmaschinen. Und selbst wenn Sie einen Computer haben, Sie wollen es beim Sonntagsrätsel vielleicht gar nicht. Also habe ich oft bei dieser Künstlerin mich anders an die Buchstaben herangetastet. Heute frage ich mal nach ihr. Geboren wurde sie in Wien, 1903, am 8. Februar, um präzise zu sein. Sie starb 1977 ebenfalls in Wien. Aber dazwischen lag ein Leben. Sie war oft unterwegs in Flugzeugen und Schiffen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Frau stand mit der Dietrich auf der Bühne. Sie trat auf in der Scala in Berlin. Sie sang bei Jimmy Dorsey. Sie war mit Ernest Hemingway befreundet. Viel könnte ich über sie sagen. Meine Frage an Sie, wie heißt diese Disseuse? Nicht leicht, weiß ich. Zweisilbiger Vorname, zweisilbiger Familienname. Den Rätselbuchstaben finden Sie in Ihrem Familiennamen. Es ist dort gleich der erste. Thanks for the memory of candlelight and wine. Castles on the Rhine, your cozy chair and parties where we sang sweet Adeline. How lovely it was. Thanks for the memory of rainy afternoons, swingy Harlem tunes, motor trips and burning lips and burning toast and prunes. How lovely it was. Many's the time that we feasted, and many's the time that we fasted. Oh well, it was well, but it lasted. We did have fun, and no harm done, and thanks for the memory of sunburns at the shore, a lunch from 12 to 4. You might have been a headache, but you never were a bore. So thank you. Oh, what a memory of China's funny wars, transatlantic calls, that weekend at Niagara where we hardly saw the falls. Oh, darling, my darling, how lovely it was. Thanks for the memory of gardens in Versailles, moonlight, you and I, that night you worked And then came home with lipstick on your tie. How lovely that was. We said goodbye with a highball. Then you got as high as a steeple. But we were intelligent people. No tears, no fuss. Hooray for us. Thanks for the memory. And strictly autonome, darling, how are you? And how are all those little dreams that never did come true? Awfully glad I've met you. Cheerio and toodaloo. And thank you. Thank you so much. Thanks for the memory. Eine Liebeserklärung an die Dinge, die einmal waren. Radiosendungen, Revuen, Filme, Konzerte und Platten, viele Platten. Ein Leben zwischen Amerika und Europa. Wie heißt diese geborene Wienerin, wissen Sie es? Wer ein Rätselbuch hat von Ihnen, der hat's oder die hat's hier leichter. Ich hatte sie immer wieder mal drin. Adieu August, bonjour September. Die ist es. Familienname, Anfangsbuchstabe. Und wenn Sie es nicht wissen, lassen Sie diesen Buchstaben erstmal offen. Wenn Sie ihn aber haben, haben Sie bereits drei. Kleine Erinnerung, ich suche heute etwas, es hat mit uns zu tun, mit den Menschen und mit Zeit. Schauen Sie jetzt aber bitte nicht zur Uhr, mit Zeit allgemein. Sieben Buchstaben sind es. Gleich nochmal eine Stimme. Sie gehört einem Mann, er wurde geboren in Berlin 1924. Zunächst studierte er Jura und Volkswirtschaft und war dann Pianist bei Michael Jari und seinem RBT-Orchester. RBT-Orchester muss ich vielen der Jüngeren, glaube ich, erklären, Radio Berlin Tanzorchester. Woher soll man diesen Namen auch kennen, läuft ja so gut wie gar nicht mehr in den Rundfunkprogrammen. Bekannt jedoch wurde dieser gesuchte Mann als Sänger. Diejenigen, die diese Lieder noch kennen, sind natürlich jetzt schwer im Vorteil. Jüngere verdrehen sicher die Augen. Mackie war ein Seemann, sage ich nur, oder ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen. Wir tanzen wie der Polka, fällt mir noch ein. Kleiner Tipp, ich hatte diesen Sänger manchmal drin im Sonntagsrätsel zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Rita Paul. Dieser Mann, bürgerlich, trägt er zwei Vornamen. Bekannt wurde er unter einem anderen Vornamen. Der ist zweisilbig. Es sind nur fünf Buchstaben. Da wäre es der zweite. Oder Sie nehmen seinen Familiennamen. Da wäre es ebenfalls der zweite. Geliebte Ella, mein Herz schlägt schneller, wenn ich des Glücks gedenke, das wir zwei erlebt. Ich sag's dir brieflich, es kränkte tief mich, dass meine Braut jetzt nach der Schönheitskrone strebt. Und wie du aussiehst, Schatz, du weißt, ich schwärme nie, wirst du bestimmt Miss Germany. Dann kommt die Feier, und dann kommen die Freier, vielleicht auch einer, der mir deine Liebe nimmt. Doch so ist das eben nun mal im Leben. Du bist zur Miss bestimmt und ich bin missgestimmt. Und fällt auf mich trotz Schönheitskrone deine Wahl. Ich tauge nicht zum Prinzgemahl. Was wird aus uns und unseren Träumen, die wir so oft und gern geträumt? Aus unserer Wohnung mit zwei Räumen, die wir im Geist schon eingeräumt. Bitte, wozu strebst du nach einem Throne? Du warst doch Königin bei mir. Ich will ein Herz und keine Krone. Ich gab dir doch mein Herz dafür. Du liebst mich doch, warum musst du nach Baden-Baden gehen? Du wirst sehen. Die die Liebe wird bestimmt in Baden, Baden, Baden gehen. Gar nicht schön. Jetzt bist du Miss, ich könnte schäumen und du solltest meine Mrs. sein. Was wird aus uns und unseren Träumen? Ich träum sie still für mich allein. Aus dem Tiefkeller unseres Archivs. Und wissen Sie, wann dieses Lied aufgenommen wurde? Im Mai 1954. Was wird aus uns und unseren Träumen? Entweder Sie fragen Sigmund Freud oder, wenn Sie es nicht wissen, wer es war, also nicht Freud, der Sänger, fragen Sie ruhig mal eine oder einen, die oder der es wissen könnte. Vorname oder Familienname, zweiter Buchstabe. Nun ein Spanier, geboren im späten 19. Jahrhundert. Eine Zeit lebte er als Klavierlehrer in Paris. Dort war er befreundet mit zum Beispiel Maurice Ravel und Isaac Albéniz. Wir verdanken diesem Komponisten Opern, Musik zum Marionettenspielen, Werke für Klavier und Bühnenmusiken. Manche seiner Kompositionen werden auch getanzt, der Dreispitz zum Beispiel. Bekannt wurde dieser Spanier unter einer Kurzform seines Namens. Es sind drei Wörter. Erstes Wort der Vorname. Ein Vorname auch hierzulande gebräuchlich. Da wäre es der dritte Buchstabe. Aber damit in dieser Runde nicht genug vom letzten Wort seines Namens. Nehmen Sie bitte den ersten Buchstaben, also insgesamt hier gleich zwei. Thank you. Musik ist Klang. Academy of St. Martin in the Fields. Der Dirigent war Neville Mariner. Aus dem Schluss von Der Dreispitz. Welcher spanische Komponist? Er starb 1946 in Argentinien. Erstes Wort seines Namens, dritter Buchstabe. Und hier bitte auch letztes Wort. Da wäre es der erste, also gleich zwei, wie gesagt. Silvester steht vor der Tür und da wünscht man sich vor allem Gesundheit. Erst danach rangieren in gebührendem Abstand all die Dinge, die sich wohl jeder von uns fürs neue Jahr erträumt. Was ich Ihnen außerdem noch wünsche für 2013, verrät Ihnen ein Lied aus einem Musical, der My Fair Lady. Letzte Frage, wie heißt diese so berühmte Blumenverkäuferin? Familienname, und hier haben Sie die Wahl, sechster oder siebenter Buchstabe. Ein Stückchen Glück. Jetzt wissen Sie, was ich Ihnen für 2013 mit auf den Weg geben wollte. Wie heißt die Blumenverkäuferin Eliza mit dem Familiennamen? Sechster oder siebenter Buchstabe? Und Sie haben die Lösung. Und jetzt steht der gesuchte Begriff nicht mehr nur in den Sternen, sondern auch auf Ihrem Zettel. Ob Sie richtig geraten haben und wie die Buchstaben im Einzelnen zusammenkamen, Sie erfahren es nicht von mir. Heute in 14 Tagen. Mein letzter Tipp auf die Lösung, einfach abwarten. Haben Sie noch einen schönen Rest von 2012, rutschen Sie morgen gut rüber. Ich sage Bye-bye, alles Liebe, Ihr Christian Bienert. Das klingende Sonntagsrätsel vom 30.12.2012 war das letzte unter der Moderation von Christian Bienert. Bienert starb am 7. Juli 2020. Er wurde 72 Jahre alt. Das klingende Sonntagsrätsel können Sie noch immer in diesem Programm hören, zum Beispiel morgen Sonntag um 9.30 Uhr. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle die 8. Folge unserer historischen Radiorevue. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr zu den Hörerinnen und Hörern unserer Archivsendung zählen. Ihnen allen nochmals ein gesundes und zufriedenes 2021. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie es gut. Musik.